Erster Jesus ging am Sabbat zu einem wichtigen Pharisäer zum Essen. Dort warteten andere Leute auf ihn. Zweiter, ein kranker Mann kam zu Jesus. Er hatte viel Wasser im Körper. Dritter, Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, darf man am Sabbat heilen oder nicht? Vierter, sie sagten nichts. Jesus berührte den Mann und heilte ihn. Dann schickte er ihn weg. Fünfter, Jesus fragte sie, wenn euer Sohn oder euer Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihr ihn dann nicht sofort am Sabbat heraus? Sechster, sie konnten darauf nichts antworten. Siebter, Jesus sah, wie die Gäste die besten Plätze wählten. Dann erzählte er ihnen ein Gleichnis. Achter, wenn dich jemand zu einer Hochzeit einlädt, nimm nicht den besten Platz. Vielleicht kommt ein wichtigerer Gast. Neunter, dann kommt der Gastgeber und sagt zu dir, gib diesem Mann deinen Platz. Du musst dann mit Scham den letzten Platz nehmen. Zehnter, wenn du eingeladen wirst, setze dich auf den letzten Platz. Dann sagt der Gastgeber vielleicht, Freund, komm nach vorne. Das ist eine Ehre vor allen anderen Gästen. Elfter, wer sich selbst wichtig macht, wird klein gemacht. Wer sich selbst klein macht, wird wichtig gemacht. Zwölfter, Jesus sagte zum Gastgeber, wenn du ein Essen machst, lade nicht deine Freunde ein. Lade auch nicht deine Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein. Sie könnten dich sonst wieder einladen. Dreizehnter, wenn du ein Fest gibst, lade arme Menschen ein. Lade auch Menschen ein, die nicht gut gehen können oder blind sind. Vierzehnter, dann wirst du glücklich sein. Diese Menschen können es dir nicht zurückgeben. Aber Gott wird es dir zurückgeben, wenn die guten Menschen wieder leben. 15. Einer der Gäste hörte das. Er sagte zu Jesus, glücklich ist, wer im Reich Gottes ist. 16. Jesus sagte zu ihm, ein Mann machte ein großes Festessen. Er lud viele Menschen ein. 17. Zur Essenszeit schickte er seinen Diener. Der Diener sollte den Gästen sagen, kommt, das Essen ist jetzt fertig. 18. Aber alle fingen an, sich zu entschuldigen. Der erste sagte, ich habe ein Feld gekauft. Ich muss es jetzt ansehen. Bitte entschuldige mich. 19. Ein anderer sagte, ich habe 5 Paar Ochsen gekauft. Ich muss sie jetzt testen. Bitte entschuldige mich. 20. Ein anderer sagte, ich habe gerade geheiratet. Darum kann ich nicht kommen. 21. Der Diener ging zurück und sagte das seinem Herrn. Der Herr wurde wütend. Er sagte zu seinem Diener, geh schnell in die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die armen, kranken und blinden Menschen herein. 22. Der Diener sagte, Herr, ich habe gemacht, was du gesagt hast. Es ist immer noch Platz. 23. Der Herr sagte zum Diener, geh hinaus auf die Wege und zu den Zäunen. Bitte die Leute dringend, hereinzukommen. Mein Haus soll voll werden. 24. Ich sage euch, keiner von den ersten Gästen wird mein Essen bekommen. 25. Viele Menschen gingen mit Jesus. Er drehte sich um und sprach zu ihnen. 26. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er mich mehr lieben. Er muss mich mehr lieben als seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und seine Kinder. Auch mehr als seine Brüder, Schwestern und sein eigenes Leben. 27. Wer nicht bereit ist, schwere Dinge auf sich zu nehmen und mir folgt, kann nicht mein Jünger sein. 28. Wenn jemand einen Turm bauen will, rechnet er zuerst die Kosten. Er prüft, ob er genug Geld hat, um ihn fertig zu bauen. 29. Sonst legt er das Fundament und kann den Turm nicht fertig bauen. Dann werden alle Leute ihn auslachen. 30. Sie werden sagen, dieser Mann hat angefangen zu bauen, aber er konnte es nicht fertigstellen. 31. Oder ein König will Krieg gegen einen anderen König führen. Er berät sich zuerst. Er prüft, ob er mit 10.000 Soldaten gegen 20.000 kämpfen kann. 32. Wenn er nicht stark genug ist, schickt er Boten. Er tut das, solange der andere König noch weit weg ist. Er bittet dann um Frieden. 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein. Er muss alles aufgeben, was er hat. 34. Salz ist gut. Aber wenn Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? 35. Es ist nicht nützlich für den Boden oder als Dünger. Man wirft es weg. Wer hören kann, soll zuhören.